Lektion 2 Übung 8b So, das Büro ist renoviert. Schreibtisch und Regal stehen wieder an ihrem Platz. Jetzt müssen wir nur noch den PC-Arbeitsplatz wieder einrichten. Das finde ich furchtbar. All diese Kabel. Hilfst du mir? Gern. Das ist ja nicht schwer. Also, Rechner, Monitor, Tastatur, Maus und der neue Drucker. Der ist ja noch verpackt. Den packen wir zuletzt aus und schließen ihn an. Also, zuerst verbinden wir mal den Monitor mit dem Rechner und schließen den Monitor ans Stromnetz an. Moment, ist das Netzkabel nicht zu kurz? Kein Problem. Das ist lang genug. Ich stecke es ein. Gib mir mal das Netzkabel für den Rechner. Das stecke ich auch gleich ein. Okay, ich schließe es hinten am Rechner an. Dann die Tastatur und die Maus anschließen. Wo sind denn die Anschlüsse? Für die Tastatur nimmst du die runde, violette Buchse. Ja, hab ich. Und die Maus steckst du gleich darunter ein. In Ordnung. So, jetzt packen wir den Drucker aus. Hier ist das USB-Kabel, eine CD mit der Druckersoftware, alles da. Gib mal her, ich lese vor. Schließen Sie den Drucker ans Stromnetz und an den PC an. Fahren Sie den Rechner hoch. Naja, dazu brauchen wir eigentlich keine Bedienungsanleitung. Nee, wirklich nicht. Jetzt die Software installieren. Ja, leg schon mal die CD ein.